zeige meinem Leitstern an. Ach, könnten dieses nur meine reinen Flammen, die bloß aus Hochachtung und Ehrerbietung stammen. Ach, mögte sie nur solche nicht verdammen. Ich treffe sie hier schlafend an. Dies Täflein dienet mir die Neigung meiner Seele, die ich ihr mündlich nicht entdecken kann, ihr schriftlich zu erzählen.